der höchsten Ebene. Was hat das zu bedeuten? Ein ruhiger, völlig isolierter Bereich. Und seid gewiss, dass meine Freunde da draußen die Sicherheitskameras ausgeschaltet haben. Oh ja. Niemand kann uns zusehen oder später etwas auf